Kundgabe 2798. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.7.1943. Totale Zerstörung und Auflösung der Erde. Der geistige Tiefstand der Menschen erfordert es, dass eine totale Zerstörung und Auflösung auf Erden vor sich geht, von der nichts auf Erden Befindliche ausgelassen ist. Und somit bestimmen die Menschen selbst das Ende der Erde in der jetzigen Form. Denn die Erde ist Träger des Geistigen in einem gewissen Reifestadium. Sowie aber eine ständige Rückentwicklung zu verzeichnen ist, sind ganz andere Hüllen für dieses Geistige nötig, als die Erde sie aufweist. Und darum erlebt sie eine totale Umgestaltung. Und zwar desto eher, je tiefer die Menschheit sinkt. Es ist somit eine Entwicklungsperiode abgelaufen und die letzten Anzeichen des nahen Endes wird der Glaubenskampf sein, der den geistigen Tiefstand so recht zum Ausdruck bringen wird. Denn es werden die Menschen vor nichts zurückschrecken. Sie verfolgen ihr Ziel in der brutalsten Weise. Sie suchen Gott zu verdrängen aus den Herzen der Gläubigen und nehmen den Menschen jegliche geistige Freiheit. Und so Gott ihnen nicht beistehen würde, wären sie völlig schutzlos diesen finsteren Gewalten preisgegeben. Doch seine Macht und Kraft wird offenbar werden, wenn diese Zeit gekommen ist. Und seine Liebe wird verhüten, dass die seinen Schaden nehmen an ihren Seelen. Und also hebet er sie hinweg von der Erde und vernichtet, was sich ihm widersetzet und seine Macht nicht anerkennt. Amen.